Im Pommerschen, im Regierungsbezirk Stolpe, versteifen sich die Fronten. Bauern gegen Städter und Regierung, Regierung gegen Bauernanführer, und jede Seite hat ihre zwielichtigen Anheizer und ihre manipulierte Gefolgschaft. Der junge Reiter im bäuerlichen Sonntagsgewand ist unterwegs ins nächste Dorf, das vorletzte. Die anderen Boten reiten andere Dörfer an. Die Trompete auf seinem Rücken blitzt in der Sonne. Mähne und Schweif des Ackergaues sind sorgfältig gekämmt. Ehrliche Bauersleute, Kätner oder Hintersasse, wer immer den Acker pflegt, mit seinen Händen. Wir fordern euch auf, zu kommen am Mittwoch dieser Woche an den Ginsterort namens Lohestedt. Das dort, wo die Hühnsteine liegen. Gericht zu halten über jeden, sei er hoch oder niedrig, der Schuld trägt am Blutmontag in Altholm. Gemütsbewegender Appell, gekleidet in altertümliches Kirchendeutsch und Verkünder hoch zu Ross wie herab von der Kanzel. Die Urheber haben schlau berechnend und planvoll ihren Rachefeldzug gegen Altholm eingefädelt. Da, ich mach dann mal los. Lass dich von niemand sehen. Sei vorsichtig. Wenn jemand nach mir fragt, ich war vor einer halben Stunde im Kruch. Oberlandjäger Zeddis hält es nicht daheim. Die Neugier treibt ihn in die warme, mondhelle Nacht hinaus. Die Bauern versammeln sich bei den Hühnensteinen und sie nennen es Ting, wie bei den alten Germanen. Obwohl in den Dörfern hinaustrompetet, hat niemand den Stolpe davon erfahren. Auch Zeddis nicht, der Landpolizist, wäre er nicht mit einer Bauerntochter verheiratet. Den Verräter trifft der Fluch, trifft Acht und Bann. Auch Zeddis wird schweigen, obwohl doch zur Meldung verpflichtet. Aber da hat sich auch der Bauernsohn in ihm gemeldet. Über die Koppel vom Baumgarten. Dahinter fangen die Wiesen an. Dann quer rüber auf den Wald zu. Da läuft ein Bach. Du findest ihn auch in der Nacht an den Weiden. Im Bach gehst du aufwärts. Der ist jetzt nicht tief. Na, da komme ich aber in den Sumpf. Der Sumpf ist nicht tief. Wir haben als Kinder oft darin gespielt. Die Leute sagen, dass da Irrlichter sind und Erstickter. Der Vater von Barentin ist dort erstickt. Aber nicht, weil der Sumpf tief ist, sondern weil er stockbesoffen war mit dem Gesicht im Schlamm. Na, wie komme ich zu den Steinen? Auf 10 oder 20 Meter. Und da sind Binsen genug. Du darfst bloß nicht rascheln. Also, dann gehe ich so, wie du sagst. Das Rad lasse los, Ted. Verdammt! Überdenk, du Anbuersly! Dei Schulling in Altholm sind nicht fehle. Aber in Altholm leben wir nicht fehl. Denkt an dei Lüttenlü. Wege den Orben setten in unsere Stuf. Wege dat kummet neigen fürt Geschirr. Wege uns den Rocken schroten und dei Farf verkölpen. Wege mit uns versippt und verschwägert sind. Dei verschont, Buersli. Nö. Dei schont! Nö, nie. Wie schlagen nur, dei uns schlagen. Dei anhan, gorn friut. Zeddis späht aus seinem Ginsterversteck. Vor ihm, auf der mondhellen Lichtung, im Halbrund vor einem kleinen Hügel, die Masse der weißlichen Bauerngesichter. Auf dem Hügel ist das Gericht. Es muss ordentlich Recht sprechen, so will es das ungeschriebene Gesetz der Dings mit Ankläger, Verteidiger, Schöffen und Richter.